im Endstadium einer chronischen Energieverschwendung, in der das System, sagen wir du, komplett aus der Fassung gerät. Staubtrocken heizt sich das Klima auf.